Meine Thematik beim Texten bezieht sich oft auf Drogen, denn in der Zerlacht liegt der Weg so wie mein Kopf voll Stoff im Endlosen verschoben. Vom Teufelskreis häuft sich meist Enttäuschung, die bleibt über das eigene räudige Mind. Ich meine heute noch high, doch dann setze ich dem Ganzen ein Ende, doch dann verläuft es sich gleich, denn in das Pipe hat das Denken schon längst ins Gewände. Ich verdränge Gedanken von depressiven Fetzen, stecke erneut in dem Verlangen nach exzessiven Nächten, nach Rappen, Ziehen und Texten, meilenweit weg vom Vorsatz. Peppen, fliehen und lächeln, ich bin selbst entsetzt über meine übertriebenen Schwächen und schätze, dass nur Therapie mich noch rettet. Denn da konditioniere ich meine kognitiven Fähigkeiten und hoffe, ich orientiere mich mehr an Shaolin-Tätigkeiten. Denn ich will materiell bedingte Abhängigkeiten zu transzendell beschwingten Abstinenzen leiten. Yeah. Wegen allem, was ich sah, allem, was ich tat, allem, was mich irgendwie umgab, kam ich in der Welt zwar klar, aber diese nicht mit mir. Und warum das so ist, hab ich selber nicht kapiert. Ganz egal, was ihr mich fragt, egal, ich bleib in meiner Welt und sie wie Neider reagieren und brauch kein Kommentar von offline gesteuerten Personen, weil nur Rap mich versteht, Rap mich therapiert, Rap, das sind wir. Erst wenn meine Aura mich in hellen Strahlen umschließt und mir das Leben zur Abstinenz endlich genug Grund gibt, mein Stand nicht durch leichten Wind wieder nur umfliegt, das innere Feuer im Dunkeln Licht um meinen Rum gibt, bin ich sicher, den Kampf gewonnen zu haben, endlich im Glanz vollkommen zu strahlen und nicht mehr benommen umfallen, besoffen rumlallen, dem Stoffe verfallen zu sein, sondern trotzdem gewalten, trotzdem den Kopf beibehalten, Abstinenz und frei zu leben, mir keinen Scheiß zu geben, kein Leid mehr zu sehen. Ich will lieber mehr mein Leid verstehen, dem geistigen Wesen Unendlichkeiten geben, Weisheiten im Leben zum mein Weisen erheben, weit schreiten der Glücklichkeit, weil gleich nach gehen und endlich zur grenzenlosen Freiheit durch Leichtigkeit abheben, die gute Seite zu verstehen und nicht wieder alles verdrehen, durch Drogen vernebeln und weiter im Geiste verwesen. Wegen allem, was ich sah, allem, was ich tat, allem, was mich irgendwie umgab, kam ich in der Welt zwar klar, aber diese nicht mit mir. Und warum das so ist, hab ich selber nicht kapiert, ganz egal, was ihr mich fragt, egal, ich bleib in meiner Welt und sie wie Neider reagieren und brauch kein Kommentar von offline gesteuerten Personen, weil nur Rap mich versteht, Rap mich therapiert, Rap, das sind. Wegen allem, was ich sah, allem, was ich tat, allem, was mich irgendwie umgab, kam ich in der Welt zwar klar, aber diese nicht mit mir. Und warum das so ist, hab ich selber nicht kapiert, ganz egal, was ihr mich fragt, egal, ich bleib in meiner Welt und sie wie Neider reagieren und brauch kein Kommentar von offline gesteuerten Personen, weil nur Rap mich versteht, Rap mich therapiert, Rap ist mein Weg.